Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 29. Ich grüße euch vom Metacast. Sende hier aus Spanien, nachdem ihr kürzlich schon 3 längere Audiokommentare von mir bekommen habt, mache ich es diesmal ganz kurz. Blaues Meer vor mir, blauer Himmel, sehr viele Surfer momentan hier auf dem Meer, ganz viele bunte Segeln. Heute ist Donnerstag, heute Abend nehmt ihr eine neue Folge auf. Ich freue mich drauf, wenn ich wieder daheim bin, höre sie mir dann aus der Konserve an. Ein Hola aus Spanien vom Christian.